Ich? Ich bin Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Augustus im Wunderland. Kriminalhörspiel von Michael Kruse. Gebrülstig war's. Die Schleimenbüchse sich in dem Burgen dröll verschlotzten. Da mieslich frümpelten die Flüchse und die Momralben trotzten. Wie bitte? Und die Momralben trotzten. Aha. Sie pflegen sich mit Psychopathologie abzugeben, Kollege Jellypot. Wie kommen Sie darauf, Kollege van Dusen? Weil Sie uns mit den Ejakulationen eines offensichtlich wahnwitzigen traktieren. Verehrter Kollege, wo denken Sie hin? Was ich zum Vortrag brachte, ist ein Kunstwerk. Ein Poem. Jabberwocky von Lewis Carroll. Sie kennen Jabberwocky, Mr. Hatch. Hutchinson Hatch, Begleiterassistent und Chronist von Professor van Dusen. Nun, Mr. Hatch, da Sie Jabberwocky kennen, ist Ihnen zweifellos auch bewusst, dass es mit dem Datum des heutigen Tages eine ganz besondere Bewandtnis hat. 4. Juli 1903, klar. Unser Nationalfeiertag. Unabhängigkeitserklärung. George Washington. Konfetti, Pappnasen, Feuerwerk. Allgemeines Besäufnis. Ihr transatlantischer Patriotismus in Ehren, Mr. Hatch. Doch ich meine etwas anderes. Der 4. Juli ist ein historischer Meilenstein in der Entwicklung von Fantasie und Kreativität. Denn am 4. Juli 1862, vor 41 Jahren, wurde sie zum ersten Mal erzählt. Die unsterbliche Geschichte von Alice im Wunderland. Erzählt von ihrem Schöpfer Charles Lutwidge Dodgson, der sich als Autor Lewis Carroll nannte. Und zwar hier, meine Herren, an diesem Ort. Sie wissen doch, ein goldener Sommernachmittag, der mühsam treibt das Boot. Jetzt war es Vormittag, aber sonst stimmte alles. Der Sommer, das Boot und auch der Fluss war derselbe, nämlich die Themse. Nur, dass sie hier in der Gegend von Oxford nicht Themse heißt, sondern Isis. Am Vorabend hatte Professor van Dusen vor auserwählten Lehrkörpern der Universität einen Vortrag gehalten über die atomare Strukturtheorie der Elemente und ihre Bedeutung für den Fortschritt der Wissenschaft oder so ähnlich. Unser Gastgeber, Dekan Jellypot, war davon offenbar so angetan gewesen, dass er uns für den nächsten Vormittag zu einer traditionellen Oxforder Bootspartie eingeladen hatte. Sektfrühstück am Ufer inklusive. Wir landeten an einem stillen Seitenarm. Diener arrangierten Decken, Kissen und Klappstühle, richteten den Imbiss her, öffneten Champagnerflaschen. Du hast gefällt den Jabberwock. Umarme mich, mein Sohn und Held. O quarlich Tag, heißer, halock, so strohlt er stolz geschwellt. Bravo, Dekan. Schönes Plätzchen. Genau richtig für ein Picknick. Da hinten der graue Turm über den Bäumen. Schloss Twickenham, Mr. Hatch. Seit Jahrhunderten im Besitz der Familie. Ein hochinteressantes Stück normannischer Architektur. Wenn Sie gestatten, Sir, es ist angerichtet. Sehr schön, Blackstock. So lassen Sie uns denn der improvisierten Tafel zusprechen, meine Herren. Dodgson. Vor Jahren ein mittelmäßiger Mathematiker zu Oxford, wenn ich nicht irre. Und ein begnadeter Schriftsteller, Kollege van Dusen. Doch wohl eher ein müßiger Produzent kindischen Unsinns, Kollege Jellypot. Eine Aktivität, welche mit dem profunden Streben des seriösen Wissenschaftlers schlechterdings nicht in Einklang zu bringen ist. Meinen Sie, werter Kollege, Nun, wie dem auch sei. Es ist an der Zeit. Das Walross sprach: Meine Herren, ich erhebe mein Glas auf den Geburtstag der Vereinigten Staaten von Amerika. Hip, hip, hurra! Und auf den großen Louis Carroll. Ehre seinem Andenken. Komischer Nachgeschmack. Ja, ich weiß nicht. Ich bin auf einmal so müde. Die Augen. Kann sie dich mal aufhalten? Auch ich, mein lieber Hedge, vermag mich einer gewissen Somnolenz nicht zu erwehren. Der Champagner, Professor. Nimm dich vor Jabberwock in Acht. Da war was drin. Es schnappt der Zahn. Verona. Die Klaue kratzt. Chlorale. Dort. Hüt dich vom Jubjub in der Nacht. Und vor dem Banderschmatz. Die Augen fielen mir zu. Die Sinne schwanken. Ich hatte das Gefühl zu fallen. Zu stürzen. Tiefer. Immer tiefer. In die Erde. Durch die Erde. Dann nichts mehr. Zu mir, schlug die Augen auf, sah mich um. Die Uferwiese an der Themse war verschwunden. Ich lag auf einer kleinen Waldlichtung. Verschwunden waren auch der Dekan, sein Diener, sein Picknick und sein einschläfernder Champagner. Van Dusen war zum Glück noch da. Er lag neben mir im Tiefschlaf und säuselte durch die Nase. Sonst kein Geräusch. Doch schnelle Schritte aus der Ferne. Eine Stimme murmelte. Da kam jemand. Ich richtete mich auf. Oje, oje, komm zu spät. Ich komm zu spät. Um meine Armpfoten, um mein Pelz, um meine Schnurrhaare. Zu spät, ich komm zu spät. Hallo, Sie da. Augenblick mal. Warten Sie. Es hörte nicht auf mich. Es raste vorbei und war weg. Es? Ja, Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren. Es, ein weißes Kaninchen, fast so groß wie ich, in Weste und karierter Jacke, eine mächtige Zwiebel von Uhr in der Hand. Ich starrte ihm nach, aber ehe ich überhaupt anfangen konnte, mich zu wundern, räusperte sich wer oder was hinter mir. Ich drehte mich um. Auf einem riesengroßen Fliegenpilz saß eine riesengroße Raupe, rauchte eine riesengroße Wasserpfeife und sah mich kritisch an. Wer sind Sie? Tja, wer bin ich? Heute früh war ich noch Hutchison Hedge. Alles klar, keine Probleme, aber inzwischen ist so viel passiert, wissen Sie? Ich weiß nicht. Erklären Sie sich. Das ist gar nicht so leicht. Hedge! Ja. Was ist geschehen? Wo befinden wir uns? Keine Ahnung, Professor. Gut geschlafen? Wie fühlen Sie sich? Leidlich, danke. Nach dem Stand der Sonne haben wir Mittag. 11:53, sagt meine Uhr. Das heißt, ich befand mich für circa 2 Stunden im Zustand der Bewusstlosigkeit. Mein Gott, was ist das? Wer sind Sie? Ich? Ich bin Professor Dr. Augustus von Thusen. Die Denkmaschine. Wissenschaftler und Amateurkriminologe von Weltruf. Und jetzt ist es wohl an der Zeit, dass Sie sich vorstellen. Warum? Mein lieber Hedge. Professor? Sehen Sie dasselbe, was ich sehe? Eine Raupe? Etwa 1,70 Meter groß? 1,72. Eine Raupe, welche spricht und Wasserpfeife raucht. Und wenn man genau hinsieht, große Ähnlichkeit mit einem älteren Herrn in einem Raupenkostüm hat. Finden Sie? Mhm. Mein lieber Hedge, was geschieht mit mir? Halten Sie es für möglich, dass ich, der das Genie stets bedrohend in Gefahr erlegen bin und ohne es wahrzunehmen, die Schwelle zum Wahnsinn überschritten habe? Nicht doch, Professor. Machen Sie sich keine Sorgen. Mir geht's genau wie Ihnen. Und dass ich kein Genie bin, das wissen Sie. Niemand besser als ich, mein lieber Hedge. Wenn nicht Wahnsinn, was dann? Ein Traum? In diesem Fall erhebt sich die Frage, bin ich in Ihrem oder sind Sie in meinem Traum? Nein, mein lieber Hedge, ich bitte Sie, ein Professor von Thusen hat es wohl kaum nötig, die Träume anderer zu frequentieren. Ist ja gut, Professor, ist ja gut. Und total unnötig. Ich weiß jetzt, was hier los ist. Wir sind nicht in einem Traum, wir sind in einem Buch. In der Tat? Mein lieber Hedge? Bei mir war der Groschen gefallen. Endlich. Wir waren im Wunderland. Im Wunderland von Alice, in Lewis Carrolls Wunderland, am 4. Juli, am Lewis Carroll-Tag. Wieso, warum, weswegen, das wusste ich natürlich nicht. Aber ich machte mir deshalb auch keine Sorgen. Die Sache war nicht ernst und schon gar nicht gefährlich. Vermutlich eine Art Spiel. Und was sollen wir tun, mein lieber Hedge? Mitspielen, Professor. Ich denke nicht daran. Seien Sie kein Spielverderber, Professor, machen Sie mit. Und wenn das Spiel zu Ende ist, wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. Und dann, verehrter Meister Raupe, werden wir wohl auch erfahren, wer Sie sind. Durchaus denkbar. Ganz netten Pilz haben Sie hier. Finger weg! Machen Sie nichts kaputt! Eine Holzkonstruktion mit Stoff bespannt. Kommen Sie, Professor. Wohin, mein lieber Hedge? Sehen Sie, das kommt davon, wenn man das Buch Alice im Wunderland nicht kennt. Hätten Sie sich ein bisschen mehr mit, wie haben Sie gesagt, mit kindischem Unsinn abgegeben, dann wären Sie jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich Sie führe. Na, seien Sie froh, dass Sie mich haben, Professor. Kommen Sie, hier geht's lang. Wie Sie meinen, mein lieber Hedge. Ich war der Chef. Ich sagte, wo es lang ging, und Van Dusen war zahm und parierte aufs Wort. Verkehrte Welt. Wenn Sie wissen, meine Damen und Herren, wie der Professor sonst mit mir umgeht, dann können Sie sich vorstellen, wie mir zumute war. Wunderbar. Ganz wunderbar. Und so ging ich denn wie auf rosa Wolken voran durchs Wunderland und hielt Ausschau nach dem Haus der Herzogin. Aber das hatten sie in dieser Wunderland-Ausgabe anscheinend eingespart. Jedenfalls ging es gleich weiter mit der Cheshire-Katze. Sie hockte auf einem Baum am Wegesrand und grinste über ihr ganzes rundes Mondgesicht. Die Gesichtszüge dieser Kreatur erfreuen sich, sofern dies der korrekte Ausdruck ist, einer geradezu erstaunlichen Übereinstimmung mit denen meines werten Kollegen, Dekan Jellypot. Ganz Ihrer Meinung, Professor. Wenn man den Dekan in ein Katzenkostüm steckt, um Schnurrhaar verpasst und ihn auf einen Ast setzt. Moment, wie war das noch? Ah ja, verehrteste Cheshire-Katze, können Sie uns sagen, welchen Weg wir einschlagen sollen? Aber Hedges, es gibt doch nur diesen einen Weg. Das hängt davon ab, wohin Sie gehen wollen. Auf der einen Seite wohnt ein Hutmacher. Und auf der anderen Seite wohnt ein Märzhase. Ob Sie den einen oder den anderen besuchen. Sie sind beide verrückt. Wir sind alle verrückt hier. Ich bin verrückt. Sie sind verrückt. Sie auch, Kollege van Dusen. Ich verbitte mir Ihre Verbalinjurien, Kollege Jellypot. Steigen Sie herunter von Ihrem Ast. Und erklären Sie mir gefällig... Immer mit der Ruhe, Professor. Nicht so verbiestert. Mitspielen heißt die Parole. Wie kommen Sie darauf, dass wir verrückt sind? Sie müssen verrückt sein. Sonst wären Sie nicht hier. Okay, das reicht, denke ich. Weiter, Professor. Nächste Station sollte die verrückte Teegesellschaft sein. Beim Märzhasen. Da wird auch Zeit, nach dem abgebrochenen Picknick und dem ausgefallenen Lunch, dass wir was in den Magen kriegen. Bleiben Sie nur dicht bei mir, Professor. Sie sind der Führer, mein lieber Hedge. Unterwegs begegneten wir zum zweiten Mal dem weißen Kaninchen. Es wetzte wieder vorbei, ohne uns zu beachten. Und dann waren wir auch schon am Haus des Märzhasen. Auf der Wiese davor stand ein langer Tisch mit vielen Gedecken, Teetassen, Tellern, Teekannen. An einem Ende saßen drei Personen dicht beieinander. Der Hutmacher, ein älterer Mann mit Hakennase und Schnauzbart unter seinem hohen Zylinder, der Märzhase mit langen Ohren in einem lila Samtanzug und zwischen den beiden die Haselmaus in einem altmodischen schwarzen Seidenkleid und einer braunen Kappe mit spitzen Mauseohren. Viel sah man nicht von ihr. Sie hatte die Arme auf den Tisch und den Kopf auf den Armen. Sie schlief, dachte ich. Alles so, wie es sein sollte. Kein Platz. Alles besetzt? Ja. Ist Platz genug. Setzen Sie sich, Professor. Wenn Sie das für richtig halten, mein lieber Hedge. Nehmen Sie einen Schluck Champagner, meine Herren. Champagner? Ich kann mich beherrschen. Außerdem, ich sehe ja keinen. Ist ja auch keiner da. Bloß Tee. Sie gestatten, dass wir uns bedienen. Naja, kein Whisky, aber... besser als gar nichts. Können Sie mir vielleicht sagen, welchen Tag wir heute haben? Den vierten. Ah, ich muss meine Uhr stellen. Die geht 2 Tage nach. Ich habe Ihnen gesagt, Butter ist nicht gut fürs Werk. Es war beste Butter. Ja. Aber es müssen auch ein paar Krumen reingeraten sein. Sie hätten die Butter nicht mit dem Brotmesser in die Uhr tun sollen. Um die Sache ein bisschen abzukürzen, schlage ich vor, dass Sie jetzt die Haselmaus wecken, damit sie uns die Geschichte von den 3 Schwestern im Sirupbrunnen erzählt. Einverstanden. Wachen Sie auf! Haselmaus! Los, Haselmaus! Auf, aufwachen! Sie rührt sich nicht, Märzhase. Geben Sie ihr einen Stoß, Hutmacher. Stups! Die Haselmaus fiel um mit ihrem Stuhl, blieb liegen und rührte sich nicht. Das stand nicht im Buch. Ich starrte, der Hutmacher starrte, der Märzhase starrte. Van Dusen starrte auch, aber nicht verdutzt und erschrocken wie wir übrigen, sondern interessiert, angeregt, fast erfreut. Er beugte sich über die reglose Haselmaus. Die Frau ist tot. Tot? Tot. Tot. Gestorben vor einer halben Stunde. 10:01, weniger 30 Minuten, 20:01, Professor. Ganz recht, mein lieber Hedge. 12:40. Kommen Sie her, Hedge. Gewiss doch. Bücken Sie sich. Tiefer. So. Was riechen Sie? bittere Mandeln. Sehr richtig, mein lieber Hedge. Und das heißt? Zyankalisch. Sehr gut, mein lieber Hedge. Auf welche Weise hat die Frau das todbringende Gift zu sich genommen? Aha. Bringen Sie Ihre Nase in Kontakt mit dieser Teetasse, mein lieber Hedge. Zyankali. Und noch was, jene hellbraune Flüssigkeit, von der sich noch ein Rest am Boden der Tasse befindet. Das sieht aus wie Tee, aber... Sherry. Eindeutig Sherry. Medium dry. Sehr schön, mein lieber Hedge. Die Teetasse der Toten enthielt mit Zyankali versetzten Sherry. Ein Fall. Womöglich ein Mord. Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Professor Van Dusen, vor wenigen Minuten noch gedrückt und ziemlich durcheinander, hatte sich bekrabbelt. Ein bisschen Zyankali, eine Leiche und schon war er wieder ganz der Alte. Während er die Tote untersuchte, musste ich ihr die Kappe mit den Mauseohren abnehmen und die dicke braune Schminke aus dem Gesicht wischen. Zum Vorschein kam eine Frau etwa Mitte 30, gepflegt, gut aussehend. Und da wurden Merzhase und Hutmacher, die uns bisher stumm und wie gelähmt zugeschaut hatten, plötzlich munter. Das ist doch nicht Mrs. Marshmallow. Das ist Lady Twickenham. Aber das ist doch gar nicht möglich. Lady Twickenham ist nicht die Haselmaus. Die Haselmaus spielt Mrs. Marshmallow. Und wieso? Bitte, meine Herren, Sie werden später hinreichend Gelegenheit zu ausführlichen Erklärungen erhalten. Sehen Sie her, mein lieber Hedge. Dies Blatt habe ich im Ausschnitt der Toten entdeckt. Übrigens, von ihrer Kleidung abgesehen, das Einzige, was sie bei sich trug. Ein bedeutsamer Hinweis, mein lieber Hedge. Das Papier, Professor? Gewiss auch das. Doch von erheblich größerer Bedeutung ist das, was ich nicht bei der Leiche fand. Lesen Sie. Ah ja, Sir. Vorleser vom Dienst, Atchison Hedge, waltet seines Amtes. Es war stets mein brennender Wunsch, einmal ein einziges Mal im Wunderland mitzuwirken. Doch man erwies sich all meinen Bitten gegenüber als unzugänglich. Mein Verlangen wurde übermächtig. Ich tötete Mrs. Marshmallow, um ihren Platz und ihre Rolle im Wunderland einzunehmen. Mein Gott, was habe ich getan? Als Mörderin kann und will ich nicht weiterleben. Unterschrift, soweit zu entziffern, Gertrude Twickenham. Ja. Selbstmord also. Meinen Sie, mein lieber Hedge? Na, was denn sonst, Professor? Sie hat sich selbst vergiftet, diese Gertrude Twickenham. Klarer Fall? Seine Lordschaft, Tiptoe. Da kommt seine Lordschaft. Lordschaft? Meinen Sie das weiße Kaninchen? Das weiße Kaninchen, Mr. Hedge, ist Lord Twickenham. Ach was. Wir müssen es ihm sagen, Tiptoe, ja, das mit seiner Frau. Ja, Roselli, das müssen wir wohl. Milord, Lord Twickenham, hallo! Was soll das, Tiptoe? Sie fallen aus der Rolle! Es muss sein, Milord, kommen Sie, es ist was passiert! Was Furchtbares, Milord! Lord Twickenham kam, sah, wurde informiert und war konsterniert. Verständlich. Aber mit Tee und guten Worten kriegten wir ihn dann so weit hin, dass er Van Dusen eine Frage beantworten konnte. Ja, Professor, das ist die Handschrift meiner Frau, kein Zweifel. Sie hat den Brief geschrieben. Danke, Milord. Und nun, meine Herren, ist es wohl an der Zeit, dass Sie mir Aufklärung zuteil werden lassen. Und mir bitte auch. Was geht hier vor? Was wird gespielt? Ich höre. Ja. Also, wenn Sie gestatten, Milord, werde ich das übernehmen. Bitte. Sie sind wohl kaum in der Lage. Bitte. Ja. Verehrte Anwesende, ich beginne... Am besten damit, dass Sie sich vorstellen. Ja, gewiss. Tiptoe, Oberst Tiptoe, Chief Constable dieses Bezirks. Und mein Partner, der Merzhase, ist Mr. Raphael Roselli. Der Dichter? Der weltberühmte Poet, Mr. Hedge. Was Sie nicht sagen. Und was veranlasst einen Polizeichef, einen namhaften Lyriker und ein Mitglied des Hochadels, sich in kurioser Maskerade ausgefallenen Spielen hinzugeben? Das will ich Ihnen ja gerade erklären, Professor. Und dazu muss ich ein wenig ausholen. Nur zu, Oberst, holen Sie aus. Meine Herren. Als Anno Domini 1898, vor 5 Jahren, Lewis Carroll, alias Professor Dodgson, diese Welt verließ, Da fand sich eine kleine, erlesene Schar von Verehrern und Bewunderern des Dahingeschiedenen zusammen und beschloss, dem Andenken jenes ungewöhnlichen Menschen und Autors auf eine Weise Ehre zu zollen, die ihm angemessen, die seiner würdig sei. Hört, hört! Am 4. Juli jeden Jahres sollte, so der feierliche Beschluss, Carrolls bedeutendste Schöpfung, das Wunderland, mitsamt seinen Bewohnern den Bereich der Fiktion verlassen und für kurze Zeit Gestalt in der Realität annehmen. Zu diesem Zwecke stellte unser Mitglied, der ehrenwerte Lord Twickenham, großzügigerweise ein Grundstück zur Verfügung. Das Grundstück, auf welchem wir uns befinden. Früher mal ein Fasanengehege, wissen Sie, Professor. Es ist von einer hohen Mauer umgeben. Und diese, wie auch das einzige Tor, wird von den Dienern seiner Lordschaft aufs Strengste bewacht. Wir wollen nämlich nicht gestört werden. Und legen großen Wert darauf, unter uns zu bleiben. Das konnte ich mir denken. Jedes Mitglied des exklusiven Kreises spielte am 4. Juli eine Figur aus Alice im Wunderland. Hutmacher, Märzhase, weißes Kaninchen und so weiter. Die qualmende Raupe hieß Dr. Horrocks, Weiland Leibarzt ihrer Majestät Königin Victoria, Gott hab sie selig. Und die Cheshire-Katze war tatsächlich Dekan Jellypot. Ein Wissenschaftler von seinem Ruf auf einem Baum, angetan mit Katzenohren und einem geringelten Katzenschwanz, es ist unfassbar. Der Bischof von Snodbury spielt die Herzkönigin. Und wie ich seine Ehrwürden kenne, wird er es sehr bedauern, dass er dieses Mal nicht zum Einsatz kommt. Er kann zwar nicht herumlaufen, weil er ein steifes Bein hat, aber das macht er wett durch Lautstärke und eine unglaublich blutdurstige Mimik. Runter mit den Köpfen. Ja, ganz recht, Mr. Hedge. Ja, und dann wäre da noch Mrs. Marshmallow. Richtig, Mrs. Marshmallow. Und wer ist Mrs. Marshmallow? Mrs. Marshmallow ist ein Sonderfall, Professor. Das einzige weibliche Mitglied unserer Runde. Denn an sich sind wir ein reiner Herrenclub. Damen sind bei uns nicht willkommen. Grundsätzlich nicht. Finde ich altmodisch und langweilig. Sie sind ein bisschen hinter dem Mondalter, Freund. Sie als Amerikaner und Journalist haben wohl kaum das rechte Gespür für historische Werte und Traditionen, Mr. Hedge. Nicht einmal Lady Twickenham haben wir in unseren Kreis aufgenommen, obwohl sie in ihrer Kindheit mit Lewis Carroll gut bekannt war. Immer wieder hat sie uns bekniet. Aber dass sie so versessen drauf war, das haben wir nicht gewusst. Und warum haben Sie bei Mrs. Marshmallow eine Ausnahme gemacht? Wie gesagt, Professor, ein Sonderfall. Mrs. Marshmallow hat Carroll jahrelang die Wirtschaft geführt, in Eastbourne, wo der Meister sich nach seiner Emeritierung vorzugsweise aufgehalten hat. Er hat sie sehr geschätzt, so sehr, dass er sie zu seiner alleinigen Testamentsvollstreckerin einsetzte. Und sie ist also die Haselmaus in ihrem Wunderland? Ja, so ist es. Aber dieses Mal... Dazu später, Oberstin. Vorher wünsche ich Antwort auf eine Frage, welche mich bereits seit geraumer Zeit beschäftigt. Was haben meine Person und die meines Freundes Hedge mit ihrer kindischen Komödie zu schaffen? Sie sind unsere Ehrengäste, Professor. Sie mahnen, ohne dass wir was davon wissen? Ja, aber das ist es doch gerade, Mr. Hedge. Sehen Sie? Jedes Jahr, sagte Oberst Tiptoe, guckte der Lewis Carroll Club sich einen prominenten Ehrengast aus. Der wurde dann, ohne dass er ahnte, wie ihm geschah, am 4. Juli im Wunderland ausgesetzt. In der Rolle von Alice sozusagen. Wenn der Gast sich gut aus der Affäre gezogen hatte, trug man ihm nach der Demaskierung beim großen Festbankett auf Schloss Twickenham mit die Ehrenmitgliedschaft im exklusiven Kreis der Carroll-Fans an. Ja, und in diesem Jahr, Professor, sind Sie unser Ehrengast. Mit Mr. Hedge natürlich. Bekanntlich bilden sie beide ein unzertrennliches Duo. Der Vorschlag kam übrigens von Jellypot. Und Jellypot hat es auch übernommen, für ihre, wie soll ich sagen, Überstellung ins Wunderland Sorge zu tragen. Ich verstehe. Sobald der Fall abgeschlossen ist, beabsichtige ich, mit dem werten Kollegen Jellypot einige ernsthafte Worte zu wechseln. Bleiben wir beim Geschehen des heutigen Tages, Oberst Tiptoe. Wann haben Sie und Ihre Genossen dieses Gelände betreten? Das Wunderland? Ja. 11:30. Wie immer. Wir sind zusammengekommen zu Fuß von Schloss Twickenham. Nur ein paar hundert Meter, Professor. Wir haben uns schon gestern Abend auf dem Schloss getroffen. Wie immer. Und die meisten von uns haben da übernachtet. Auch Mrs. Marshmallow? Ja, Professor. Als Sie alle sich um 11.30 Uhr an diesen Ort begaben, da waren Sie, wie ich vermute, bereits kostümiert. Natürlich, wie immer. Darum ist uns ja an der Haselmaus nichts aufgefallen. Dass sie nicht Mrs. Marshmallow war, sondern Lady Twickenham, meine ich. Oder haben Sie was gemerkt, Tiptoe? Ah, nicht das Geringste, Roselli. Sie nahmen dann Ihre Plätze ein? Ja, wir drei. Mrs. Marshmallow, ich meine, die Haselmaus, Roselli und ich sind gleich hierher gekommen. Wann war das? 11:45 ungefähr. Ja, und dann haben wir gewartet. Auf uns? Natürlich. Wie hat sich die Haselmaus in dieser Zeit verhalten? Wie immer, Professor. Sie hat kein Wort gesagt und vor sich hin gedöst. So. Und bis zum Erscheinen von mir und Mr. Hedge saßen sie zu dritt an diesem Tisch zusammen. So ist es, Professor. Die ganze Zeit? Jede Sekunde? Moment, einmal haben wir uns kurz verabsentiert, Tiptoe und ich, ins Haus. Ah, wann war das? Muss so kurz nach 12:30 gewesen sein. Ja. Aus welchem Grunde haben Sie sich entfernt, meine Herren? Ja, wissen Sie, Professor, bevor es losging, wollten wir uns noch schnell einen Schluck genehmigen. Ja. Einen richtigen Schluck. Das tun wir je. Tee müssen wir später genug trinken. Was genau haben Sie zu sich genommen? Whisky natürlich. Natürlich. Aus meiner Taschenflasche. Sehr interessant, aus Ihrer Taschenflasche. Milord Twickenham, Mr. Roselli, gehen Sie, informieren Sie Ihre Mitakteure, bringen Sie sie hierher. Die Komödie ist zu Ende. Leider, Professor, für dieses Jahr. Sie bleiben, Oberst Tiptoe. Ich blieb auch. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, ein unzertrennliches Duo. Und als Lord und Dichter verschwunden waren, stellte Van Dusen an Tiptoe ein etwas ungewöhnliches Ansinnen. Meine Taschenflasche, wenn Sie meinen, Professor, bitte. Mein lieber Hedge, prüfen Sie den Inhalt. Mit Vergnügen, Professor. Nicht trinken, riechen. Okay. Allerfeinster schottischer Malt-Whisky. Das will ich meinen, Mr. Hedge. Kein Sherry? Niemals, Professor. Ist Mr. Roselli ebenfalls im Besitz einer solchen Taschenflasche, Oberst? Wissen Sie, Professor, wir haben alle was zur Stärkung bei uns, wenn wir Wunderland spielen. Bloß Roselli nicht. Der ist ein typischer Mittrinker. Und wie ich mich überzeugen konnte, enthalten die Gefäße auf dem Tisch lediglich Tee. Als Tee. Damit, Oberst Tiptoe, mein lieber Hedge, steht es fest. Lady Twickenham wurde ermordet. Ja, aber der Brief? Richtig, der Brief. Falls sein Inhalt zutrifft, haben wir es mit zwei Morden zu tun. Mrs. Marshmallow, meinen Sie, Professor? Ob sie wirklich tot ist? Dies, mein lieber Oberst, werden wir auf Schloss Twickenham zu verifizieren haben. Und das tat mir dann auch. Allerdings nicht sofort. Wir mussten erst auf die anderen warten. Auf Dr. Horrocks, die Raupe, auf die Cheshire-Katze, Dekan Jellypot, den der Professor keines Blickes würdigte, und auf Lord Twickenham, nebst Roselli, die den hochwürdigen, aber steifbeinigen Bischof von Snodbury auf einem Karren vor sich herschoben. Als Herzkönigin trug Eminenz eine voluminöse, rot-schwarz gemusterte Robe, fuchtelte mit einem herzförmigen Fächer herum und schrie ab und zu, um nicht aus der Übung zu kommen, Kopf ab! Gemeinsam machten wir uns auf den Kursweg nach Schloss Twickenham. Unterwegs stellte ich fest, dass das Wunderland, sprich Lord Twickenhams Fasanengehege, tatsächlich ein höchst privates Gelände darstellte. Die Mauer ringsum war 5 Meter hoch und trug eine Krone aus Stacheldraht. In engen Abständen waren Wachen postiert. Was das hieß, wusste auch ein bescheidener kriminologischer Assistent. Lady Twickenhams Mörder konnte nicht von außen gekommen sein. Auf Schloss Twickenham zogen sich Jellypot, Roselli, Dr. Horrocks und der Bischof zurück. Das abgebrochene Wunderland-Theater hatte offenbar an ihre Nerven gezerrt. Der Professor gönnte sich keine Ruhe. Er ließ sich sofort von Lord Twickenham in Mrs. Marshmallows Zimmer führen. Ich musste natürlich mit. Und Oberst Tiptoe als verantwortlicher Polizeimensch auch. Seine Lordschaft öffnete die Tür, wir traten ein. Und Van Dusen steuerte gleich auf den Kamin zu. Asche. Noch warm. Vor nicht allzu langer Zeit brannte in diesem Kamin ein Feuer. Im Juli? Ganz offensichtlich sollte etwas verbrannt werden. Aber was? Was? Papier, Karton. Ah, scheint sich um die Reste fotografische Aufnahmen gehandelt zu haben. Fotos? Sie meinen, jemand hat im Kamin Fotos verbrannt, Professor? Abzüge von fotografischen Platten, ganz recht, mein lieber Hedge. Was darauf dargestellt war, lässt sich leider nicht mehr feststellen. Wir sind, was dies betrifft, auf Konjekturen angewiesen. Fotografien. Interessant. Sehr interessant. Nun, was haben wir denn hier? Ein kleiner Koffer, würde ich sagen. Waffen. Mrs. Marshmallows Schmuckschatulle. Gold. Perlen, Brillanten. Echte Steine, keine Imitationen. Ein beachtlicher Besitz für eine Wirtschafterin. Oh, Mrs. Marshmallow ist eine recht wohlhabende Person. Sie besitzt mehrere Hotels in Eastbourne. In den letzten Jahren gekauft, Professor. So, so. Sehr aufschlussreich, sehr aufschlussreich. Sagen Sie mal, Professor. Ja, bitte. Eigentlich wollten wir doch nachsehen, was aus Mrs. Marshmallow geworden ist. Ob sie noch lebt oder... Ich sehe sie nicht. Ich auch nicht, Milord. Wir werden sie suchen, meine Herren. Hedge! Professor! Sehen Sie unter dem Bett nach. Ach, immer ich. Sie suchten mit Flicken, sie suchten mit Fleiß. Lewis Carroll, die Jagd nach dem Schnarr. Ja. Mein lieber Hedge, widmen Sie sich Ihrer Aufgabe. Was sehen Sie? Nichts. Jedenfalls keine Leiche, nur Staub. Sie sollten mal mit Ihrem Butler reden, Milord. Der Wandschrank, mein lieber Hedge. Öffnen Sie ihn. Ja, und da war sie. Eine alte Frau im Unterrock. Tot. Oder was haben Sie erwartet, meine Damen und Herren? Ermordet. Vergiftet. Hier, Kali. Und diese Karaffe auf dem oberen Bord enthält... Mein lieber Hedge, Ihr Riechorgan ist gefragt. Sherry. Mit Cyan Kali. Danke, mein lieber Hedge. Wie spät ist es? 3:55, Professor. Der Tod trat vor 17 Stunden ein. Das heißt... Gestern Abend gegen 11. Wo hielt sich Ihre Frau um diese Zeit auf, Milord? Das kann ich Ihnen nicht sagen, Professor. Wir sind ein modernes Ehepaar. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Und heute Vormittag? Habe ich Sie auch nicht gesehen, Professor. Mein Gott, warum hat sie das getan? Sie muss wahnsinnig geworden sein. Sieht ganz so aus, Milord. Tipto? Ja, Professor. Ein Wort im Vertrauen. Was Van Dusen im obersten der Ecke neben dem Kamin zu sagen hatte, konnte ich nicht hören. Aber ich sah. Ich sah, dass Tipto verdutzt wirkte. Fast bestürzt. Dass er offenbar Einwände machte. Schließlich aber nickte. Dann führte ein dienstbarer Geist uns, den Professor und mich, in ein freundliches Zimmer und versorgte uns mit Speis und Trank. Leider kam ich kaum dazu, dem Gebotenen die gebührende Ehre zu erweisen. Van Dusen fragte mir Löcher in den Bauch, stundenlang über Charles Lutwidge Dodgson, alias Lewis Carroll, sein Leben, sein Werk, seine Vorlieben und Eigenheiten. Nicht, dass ihn das alles interessiert, an sich meine ich. Es ging ihm wie immer um den Fall und seine Lösung. Pünktlich um 7 begann im großen Saal auf Schloss Twickenham das Bankett. Auch durch 2 plötzliche Todesfälle ließen sich die Carroll-Jünger nicht von der traditionellen Feier zum Abschluss ihres Ehrentages abhalten. Am Kopf der Tafel hatte der Präsident der Festivität seinen Platz, Dekan Jellypot. Zu seiner Rechten saßen die Ehrengäste, Professor Van Dusen, eine Wenigkeit. Zur Linken saß der Gastgeber Lord Twickenham. Dann folgten Oberst Tiptoe, der Bischof von Snodbury, Dr. Horrocks und Roselli. Zwischen Roselli und mir blieb ein Platz frei. Davor auf dem Tisch lag die mit einer schwarzen Schleife verzierte Kappe des Haselmaus. Nach den Regeln ihres Clubs trugen alle noch ihre Wunderland-Kostüme. Meine Herren, erlauben Sie mir der Festlichkeit ein kurzes Wort des Gedenkens vorauszuschicken. Wie Sie wissen, hat die Haselmaus, unsere geschätzte Mrs. Marshmallow, uns für immer verlassen. Wir werden ihr Gedächtnis in Ehren halten. Jawohl, das werden wir. Gleichzeitig nehme ich die Gelegenheit wahr, unserem Mitglied, unserem Freund, unserem Gastgeber Lord Twickenham unser aller Beileid zum jähen Ableben seiner Gattin auszudrücken. Ja, danke. Damit hat der Pietät Genüge getan. Meine Herren, das Fest mag beginnen. Einen Augenblick, Kollege Jellyport. Seit gestern Abend sind am und im Schloss zwei Menschen auf gewaltsame Weise zu Tode gekommen. Sind Sie denn überhaupt nicht interessiert daran, aus welchem Grunde? Durch wessen Hand? Auf welche Weise? Aber Kollege Van Dusen, das alles ist doch längst bereinigt. Dr. Horrocks hat zwei amtliche Totenscheine ausgestellt. Jawohl, für Lady Twickenham und für Mrs. Marshmallow. In der Tat. Und welche Todesursachen haben Sie angegeben, Doktor? Herzversagen. Was? In beiden Fällen. Alles klar, Professor. Die wollen die Sache vertuschen, unter den Teppich kehren. Kollege Van Dusen, Mr. Hatch, Sie müssen das verstehen. Auf gar keinen Fall darf es zu einem öffentlichen Skandal kommen. Lord Twickenham, wenn ich das hier erwähnen darf, hat berechtigte Aussichten, demnächst zum Minister berufen zu werden. Und auch wir übrigen bekleiden nicht ganz unwichtige Positionen im öffentlichen Leben. Ja, aber ich habe den Fall gelöst. Schön für Sie, Kollege. Das wäre also geklärt. Und damit, meine Herren... Und ich werde Ihnen die Resultate meiner Untersuchungen vortragen. Ist das denn jetzt sein, Kollege Van Dusen? Ich bestehe darauf. Widrigenfalls sehe ich mich veranlasst, Mr. Hatch zu ersuchen, über die erstaunlichen Vorgänge dieses 4. Juli 1903 einen Artikel für den Daily New Yorker zu verfassen. Ja. Und dieser Artikel, dessen bin ich sicher, wird trotz oder gerade wegen seiner sensationellen Aufmachung auch hier in Großbritannien für Furore sorgen. Das wirkte. Nach kurzer Debatte durfte der Professor seine Aufklärungsarie vorsingen. Wäre ja auch jammerschade gewesen, wo er sich schon so darauf gefreut hatte. Meine Herren, die erste Frage, welche es zu lösen gilt, lautet: Aus welchem Grunde wurde Mrs. Marshmallow vergiftet? Aber das wissen wir doch, Professor. Der Brief meiner Frau... Ist eine Fälschung, ja. Was? Rekapitulieren wir folgende Fakten. Erstens. Professor Dodgson alias Lewis Carroll huldigte einer ausgefallenen, um nicht zu sagen anrüchigen Passion. Er suchte die Bekanntschaft junger, sehr junger Mädchen, um sie zu fotografieren. Mit Vorliebe in gänzlich unbekleidetem Zustand. Zweitens. Diese Fotografien, so bestimmte er in seinem Testament, sollten nach seinem Tode vernichtet werden. Was denn das? Drittens. Mrs. Marshmallow war Dodgsons Testamentsvollstreckerin. Viertens, seit einigen Jahren, Dodgson starb 1898, erfreute sich Mrs. Marshmallow eines beträchtlichen Vermögens. Fünftens, in ihrem Zimmer wurden Fotografien verbrannt. Sechstens, Lady Twickenham, geborene Gertrude Chataway, war als Kind gut bekannt mit Dodgson. Fazit, meine Herren? Erpressung. So ist es, Oberst. Mrs. Marshmallow hatte entgegen Dodgsons Anweisungen seine Aktfotografie nicht beseitigt, sondern zurückbehalten, um die Dargestellten zu erpressen. Das ist nicht meine Frau. Jawohl, Milord. Vermutlich drohte die Marshmallow Lady Twickenhams Fotografien, sofern sie nicht zahlte, in Umlauf zu bringen. Deshalb hat sie ihr Ziankali gegeben. Ohne Frage. Wenden wir uns, meine Herren, nunmehr dem Mord an Lady Twickenham zu. Sie meinen Selbstmord, Professor. Ich sagte Mord, Milord, und ich meinte Mord. Was? Lady Twickenham trank mit Ziankali versetzten Sherry aus ihrer Teetasse. Hm. Woher stammte diese tödliche Mixtur? Ja. Lady Twickenham hatte sie nicht mitgebracht. An ihrer Person und im weiteren Umkreis um ihre Person fand sich keinerlei Behälter, der Sherry enthielt oder enthalten hatte, von Ziankali ganz zu schweigen. Jemand hatte ihr den giftigen Sherry eingegossen. Aus einem Gefäß, das dieser jemand dann wieder an sich genommen haben musste. Unbedachterweise. Denn dadurch, meine Herren, hat er sich als Mörder dekouvriert. Wer ist der Mörder? Mit Sicherheit eine Person, welche sich zur Tatzeit, 12.40 Uhr, im sogenannten Wunderland aufhielt. Und das heißt, Da wir einen unbekannten Außenseiter ebenso ausschließen dürfen wie mich oder Mr. Hedge, einer von Ihnen, meine Herren. Unglaublich. Wer ist es? Wer? Sie, Kollege Jellypot. Erlauben Sie, Kollege Van Dusen. Legen Sie sich nicht auf, Kollege Jellypot. Sie haben ein Alibi. Um 12.40 Uhr führten Sie ein, von Ihrer Seite übrigens äußerst törichtes Gespräch mit mir und Mr. Hedge. Dr. Horrocks, auch Sie stehen nicht unter Verdacht. Ein Mann in Ihren Jahren besitzt nicht mehr die Schnelligkeit, die erforderlich gewesen wäre, mich und Mr. Hedge auf unserem Wege zu überholen. Der Bischof von Snodbury ist ohne fremde Hilfe gänzlich unbeweglich. Oberst Tiptoe und Mr. Rosselli entlasten sich gegenseitig. Wer bleibt? Ja, Sir. Lord Twickenham. Das weiße Kaninchen, dessen Rolle, wie Mr. Hedge mich informierte, permanente Bewegung vorschreibt und das uns kurz nach der Tatzeit vom Tatort her entgegenkam. Sie haben Ihre Frau ermordet, Milord. Und am Mord an Mrs. Marshmallow waren Sie gleichfalls beteiligt. Mrs. Marshmallow auch? Woher wollen Sie das wissen, Professor? Aus dem falschen Abschiedsbrief, den der Mörder Lady Twickenham unterschob, gehen zwei Tatsachen ganz klar hervor. Der Mörder wusste, dass Lady Twickenham nicht, wie zu erwarten war, Mrs. Marshmallow die Rolle der Haselmaus verkörperte. Und er wusste, dass Mrs. Marshmallow in der vorangegangenen Nacht ermordet worden war. Das heißt, er war an der Tat beteiligt. Ich rekonstruiere. Und ich übernehme, damit es etwas schneller geht. Also, Mrs. Marshmallow erpresst Lady. Lady informiert Gatten. Beide wissen, Erpresser kriegen den Hals nie voll. Beschluss, Mrs. Marshmallow wird umgebracht. In der Nacht vom 3. zum 4. Juli, wenn sie auf Schloss Twickenham ist, mit Zyankali im Schlaftrunk. Die Sache klappt. Mrs. Marshmallow ist tot. Aktfotos werden verbrannt. Dann sagt Lord zur Lady, du gehst morgen mit ins Wunderland, als Mrs. Marshmallow, das heißt als Haselmaus. Ich hole dich im richtigen Moment ab und bring dich zurück ins Schloss, durch einen Geheimgang oder so. Es soll aussehen, als ob Mrs. Marshmallow am 4. Juli im Wunderland spurlos verschwindet. Für die Polizei ein unlösbares Rätsel. Die Leiche graben wir später heimlich ein. Lady ist einverstanden. Sie weiß nicht, dass Lord ihr die Hucke voll gelogen hat. In Wahrheit will er Lady auch umbringen. Warum? Weil sie ihm lästig ist, weil er Angst hat, dass es noch mehr verfängliche Fotos gibt, weil er denkt, keine Frau mehr, kein Skandal, weil er so das Problem der toten Marshmallow am besten los wird. Und als heute gegen 12.40 Uhr, wie in jedem Jahr, Tiptoe und Rosselli die Haselmaus allein ließen, um unter sich dem Alkohol zu frönen, war Lord Twickenham sogleich zur Stelle. Bevor er sie zum natürlich nicht existenten geheimen Ausgang bringe, sagte er, möge sie ihre Nerven beruhigen. Er goss ihr Sherry ein. Sie trank, sie starb. Der Mörder schob ihr den präparierten Abschiedsbrief in den Ausschnitt und eilte auf schnellstem Wege von dannen, wobei er mich und Mr. Hedge passierte. Er ahnte ja nicht, der Unglückselige, dass es sich beim diesjährigen sogenannten Ehrengast nicht nur um einen Wissenschaftler von hohen Graden handelte, sondern auch um einen nicht völlig unbekannten Amateurkriminologen. Sie hätten es ihm und ihren übrigen Genossen mitteilen sollen, Kollege Jellypot. Mag sein, Kollege Van Dusen. Ich hielt es nicht für wichtig. Sind Sie fertig, Professor? Sie haben viel geredet, aber nur wenig gesagt. Haltlose Indizien. An den Haaren herbeigezogene Hypothesen, das ist alles, was Sie zu bieten haben. Wo sind Ihre Beweise? Wenn Sie welche haben, legen Sie sie vor, hier und jetzt auf den Tisch. Nicht ich, Milord. Sie werden ihn auf den Tisch legen, den einen. Den endgültigen, den letzten Beweis Ihrer Schuld. Sie tragen ihn bei sich, Milord, in der Tasche Ihrer karierten Jacke. Ich sehe, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Legen Sie sie auf den Tisch, Milord, Ihre Taschenflasche. Nach dem Mord an Ihrer Frau steckten Sie sie wieder zu sich. Und danach konnten Sie, auch wenn Sie es gewollt hätten, sich Ihrer nicht entledigen. Niemals, niemals allein, Milord. Zunächst behielt ich sie im Auge, später tat dies auf meine Anweisung Oberst Tiptoe. Sie haben gewonnen, Professor. Hier ist die Flasche. Er trinkt und fallen Sie ihm in den Arm. Ja. Oh Gott. Zu spät. Seine Lordschaft ist verschieden. Sherry, plus Zyankali. Und dabei war seine Lordschaft Whisky-Trinker. Na, da werden Sie wohl einen dritten Totenschein ausstellen müssen, Horrocks. Wieder Herzversagen? Nein, Mr. Hatch. Selbstmord mittels Zyankali. Aus unstillbarem Gram um den Tod der geliebten Gattin. Lord Twickenhams Leiche wurde weggeschafft. Dann konnte es endlich losgehen, das große Festbankett. Trotz der geschrumpften Teilnehmerzahl wurde es, das muss ich sagen, ganz lustig. Besonders zum Schluss. Es gab Portwein, Zigarren und Dekant Jellypot klopfte zum letzten Mal an sein Glas. Meine Herren, bevor wir an diesem denkwürdigen 4. Juli auseinandergehen, wollen wir uns, wie in jedem Jahr, unseren Ehrengästen widmen. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Ja, passen Sie auf, mein lieber Hedge. Man wird mir nunmehr die Ehrenmitgliedschaft dieses kindischen Vereins offerieren. Und es wird mir ein Vergnügen sein, Sie höflich, aber bestimmt auszuschlagen. Durch Ihre kriminologischen amateurkriminologischen Fähigkeiten haben Sie, werter Kollege van Dusen, in erheblichem Maße dazu beigetragen, unseren diesjährigen Gedenktag auf recht spezielle Weise unvergesslich zu machen. Nehmen Sie dafür unseren Dank. Ja. Ja. Und nun zu Ihnen, Mr. Hatch. Sie haben sich als ein wahrer Kenner der Werke unseres großen Lewis Carroll erwiesen. Und mehr noch, als ein Mann von echtem, rechten Lewis Carroll-Geist. Deshalb sind wir stolz und glücklich, Ihnen, Mr. Hutchinson Hatch, die Ehrenmitgliedschaft in unserer exklusiven Gemeinschaft zu verleihen. Das ist aber eine Rede. Eine Rede, Mr. Hatch. Ja, danke, meine Herren. Ich danke Ihnen von Herzen für diese große und ganz unerwartete Ehre. Wenn Sie gestatten, will ich versuchen, mich dafür auf bescheidene Weise zu revanchieren, Bravo. Indem ich Ihnen ein paar Zeilen vortrage. Natürlich aus einem Gedicht von Lewis Carroll. Ja. Ja. Aus seinem unsterblichen Lied des Gärtners. Ja. Lieber Hedge, was soll das? Ihm deucht, er sähe einen wilden Stier auf einer hohen Fichte. Ja. Er schaut doch mal und fand, es sei des eigenen Schwagers Nichte. Oh. Von Gärtner sprach er, andernfalls bemühe ich die Gerichte. Oh. Das ist doch ihm deucht, er sei ein Känguru, eine Kaffeemühle drehen. Oh. Er schaut doch mal und fand, es sei ein Brötchen mit Arsen. Oh. Oh. Schlucke, sagte er, wird es mir schlechter gehen. Ihm deucht, er sei ein Axiom, das zog sich an den Haaren. Er schaut doch mal und fand, es sei ein Korb voll Seifenwaren. Wie schrecklich sprach er vor sich hin, lass alle Hoffnung fahren. Sie hörten Proben Dur van Dusen, Augustus im Wunderland.